Der Tag der Kursschwankungen. Der Tag der Kursschwankungen. Der Wochenschluss ist sehr still. Die Börse bröckelt. Entwicklung des Außenhandels besorgniserregend. Passivität der Handelsbilanz um 77 Millionen. Schluss der Börse. Depression, Verstimmung, schwarz. Der schwarze Freitag 1929. Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit, Armut und Hunger. Soziale Probleme. Die Sender richten spezielle Sendungen für Arbeitslose ein. Die Verag in Köln, die Reihe Mensch und Welt. Die Deutsche Welle, eine Vortragsreihe Probleme der Arbeitslosigkeit. Der Bayerische Rundfunk stellt Empfänger in der Suppenanstalt für Erwerbslose auf. Die Berliner Funkstunde beschäftigt stellungslose Musiker.